Ideen ohne Ende rinnen durch meine Hände, während ich nach Worten suche und die eine verfluche, die zuständig wäre für jene Kunst, die Heere, die neben Ruhm und Ehre erstmal eines verspricht: ein hübsches Gedicht. Wobei hübsch ist ja bekanntlich der kleine Bruder von nett und das die kleine Schwester von nicht gut. Und das ist mir also wirklich auch nicht genug. Eine Sinfonie will ich schreiben, eine große, am besten in C-Dur. Ja, aber das da, was ich bis jetzt hab da, das ist ja noch nicht einmal ein Lied, noch nicht mal ein Ton und explizit, noch kein Stocker und auch kein Fritz und schlimmer als ein schlechter Schmäh. Und überhaupt, C-Dur, das ist doch auch nur Französisch und bedeutet so viel wie C-Dur. Psst, du da! Du willst etwas Großes schreiben, nicht wahr? Etwas Mächtiges, etwas gewaltig Beträchtliches, etwas, das Tränen treibt, wenn einverleibt, das Zwerchfell bald zum Bersten neigt, das beeindruckt, bis das Bein drückt, bis Aufstehen beim Applaus unvermeidbar bleibt. Warte nicht länger, denn für einen Banger ist jetzt die beste Zeit, da jene nun zu Hilfe eilt, die zuständig wäre für jene Kunst, die Heere, die neben Ruhm und Ehre erstmal eines verspricht. Entschuldige die Verspätung, so bin ich eigentlich nicht. Ja, nice, ja, endlich. Jetzt wird mir auch verständlich, dass die Dauerfermate, auf deren Fine ich warte, nicht mein Stumpfsinn bestellte, es war die Muse, die mir fehlte. Ja, dann, mal her mit den Metaphern, den Anaphern, den Trochäen, immer her mit den Chiasmen, den Ellipsen, den Prolepsen und Sarkasmen, immer her mit Kreuzreim, Paarreim, Stabreim und hie und da ein Ströfchen Prosa. Nach bestem Wissen und Gewissen sag ich, Schluss mit den Verrissen, sag ich, Schluss mit dem Verhau, auf zur derben Putzung der ungeputzten Sau. Hä? Was? Bitte wie? Ja, bist du denn nicht die Muse der Poesie und der epischen Dichtung? Nein, und du offenbar auch nicht der Meister der Liedkunst. Wer? Schubert? Nein, dein Onkel Hubert. Ja, sicher, Franz Schubert. Du weißt nicht zufällig, wo der wohnt? Du, ich glaub, der ist tot. Na geh, das ist jetzt dämlich. Der Schubert, der hat nämlich eine große schreiben sollen und ich hätte ja bleiben wollen, doch beim Ludwig hat's auch zwickt und jetzt bin ich doch dort pickt. Was für ein Mist, so ein guter Komponist. Und ich hab's einfach verpennt. Wirklich schade ums Talent. Well, du wirst es nicht gern hören. Doch der Franz ließ sich nicht stören. Der hat die Große schon geschrieben, neben 7000 Liedern, 50 Opern, 100 Messen für Chöre und Orchester, Fantasien für vier Hände, Sinfonien mit und ohne Ende. Und das noch vor 31. Ja, soll das etwa heißen, der hat mich gar nicht gebraucht? Die ganze Zeit habe ich geglaubt, ich wäre völlig unentbehrlich. Ohne mich, wären wir ehrlich, laufe gar nichts, was sich Kunst nennt. Wenn dein Werk nur durch den Dunst rennt, führe ich dich Richtung Lichtung. Ach, vergiss es, nicht mehr wichtig. Ups. Du, Muse, ich hätte da so einen Text, und es ist fast wie verhext, der klemmt mir hin und vorn und nervt mich ganz enorm. Wenn ich denk dran, wird mir übel. Ich will ihn eigentlich längst köbeln und den Hut draufhauen. Aber vielleicht magst doch du mir da noch mal drüber schauen?